WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 live Talk Radio. Freie Themennacht heute am Freitag. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht, Liane, 52. Guten Morgen, Liane. Guten Morgen, Domian. Hallo. Weswegen rufst du an, Liane? Ja, also mich hat gestern das Thema dermaßen berührt, wo der letzte Anrufer geschildert hat, dass er seine Katzen schlachten würde. Ja. Ich habe ja erst gedacht, du wirst wieder verarscht. Nein, war wahrscheinlich keine Verarsche. Und da es das letzte Thema auch noch war, hat mich das so aufgewühlt, dass ich gar nicht mehr schlafen konnte und geweint habe. Also das war ja so furchtbar. Liane, bevor wir weitersprechen, möchte ich dazu kurz was sagen, weil wir natürlich nach dieser Sendung gestern extrem viel Resonanz bekommen haben und die Leute fragen, was ist passiert, was ist mit dem los. Ich kann jetzt im Moment so viel sagen, es liegen zahlreiche Anzeigen vor gegen diesen Mann. Was jetzt weiter geschieht, liegt in Händen der Justiz und der Polizei. Im Moment weiß ich nicht mehr. Definitiv aber ist es so, dass das Töten von Katzen und auch Hunden in Deutschland unter Strafe steht, dass es nicht erlaubt ist. Um das nochmal ganz klar zu sagen. Dich hat es sehr berührt. Mich hat es sehr berührt, genau. Und auch sehr empört. Sehr empört und wir selber können das gar nicht verstehen. Wir sind dermaßen tierlieb und fast schon tierfanatisch, dass wir Vegetarier sind. Wir essen keine Tiere und wir haben zahlreiche Tiere im Haushalt. Es bewegt sich immer zwischen 30 und 40. Oh, was für Tiere? Wir sind keine Tiermessis, dazu gehören natürlich auch Vögel. Papageien, wo wir auch mit den Nachbarn öfter Ärger haben, wenn sie so laut sind in der Voliere. Echsen, Wasserschildkröten im Teich. Ach du lieber. Wie viele Katzen habt ihr? Wir haben 6 Katzen. 3 Katzen, 3 Kater, alle sterilisiert und kastriert. Also unser gesamtes Geld geht für die Tiere drauf. Wir fahren nicht in den Urlaub, wir bleiben immer zu Hause. Also große. Und die Tiere kosten ja auch eine Menge Geld. Das ist mir klar. Ja, was? So viele Tiere, was kosten die im Monat? Die kosten im Monat fast mein Gehalt. Darf ich fragen, wie viel das ist? Kosten. Darf ich fragen, wie hoch dann das Gehalt ist, das du ausgibst für Tiernahrung? Das ist ein Gehalt einer Kinderkrankenschwester. Ach weh. Aber wir ist dein Mann und du? Naja, das ist mein Freund. Dein Freund, okay, ja. Genau, und der ist krank und kann nicht so viel beisteuern. Aber ich hoffe, eine große Hilfe. Aber ihr kommt dann selbst noch über die Runden. Wir kommen gerade so über die Runden. Manchmal bleiben auch Rechnungen liegen. Das war ja gestern auch das Argument des Anrufers Uli, dass er sagte, ich bekomme sehr wenig Geld und ich will mir halt auch ab und zu mal Fleisch leisten können. Dann schlachte ich eben meine Katze, die ich vorher tiergerecht gehalten habe. So in etwa war seine Argumentation. Und gerade Katzen sind ja so liebebedürftige Tiere, die kommen an und schnurren und reiben ihr Köpfchen an einem und ich stelle mir dann vor, wie er dann der Katze eins vor den Kopf gibt und sie dann ausnimmt für einen Kochtopf. Also das ist für mich unvorstellbar. Meine Katzen sind meine Kinder, ebenso die Hunde. Also bei dir als Vegetarierin ist mir das noch klarer. Wenn du jetzt Fleischesserin wärst, wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger. Auch dann würde das nicht in Frage kommen. Natürlich nicht. Früher wurde bei uns in der Familie auch Fleisch gegessen. Ich bin so aufgewachsen, es gab sehr wenig Fleisch, mal zu den Feiertagen. Nur hat das ja auch sehr viel mit unserer Kultur zu tun. Also in anderen Kulturen isst man ja Hunde oder isst man auch Katzen. Das ist für mich ganz schlimm. Also wenn ich sowas im Fernsehen sehe, so chinesische Märkte, ich muss sofort wegstellen. Und selbst dieser Augenblick, wo ich die Hunde in den Käfigen sehe, das beschäftigt mich wieder tagelang und dass ich dann wirklich weinen muss oder nicht schlafen kann, ja. Ich höre gerade, Liane, wir haben noch einen Anrufer, der stellt sich jetzt zu uns. Das heißt, du bleibst bitte auch an der Leitung und es kommt jetzt noch jemand dazu. Wer ist das? Ist das Michael? Michael. Grüß dich, Michael. Ja. Wie alt bist du, Michael? Hallo. 65. 65. Und du meldest dich auch jetzt zu dem Thema Katzenschlachten. Ja, ja. Ich habe gestern Nacht spontan, nicht spontan, sondern nach doch reiflicher Überlegung, eigentlich, ich habe ja nicht damit gerechnet, dass ich jetzt hier in die Diskussion eingeladen werde, aber es ist mir eigentlich sehr nahe gegangen, dass du so erschrocken mindestens reagiert hast auf die Ausführungen, wenn sie auch sehr tapsig und vielleicht auch zum Teil unbeholfen und einfach formuliert waren. Aber ich glaube aber doch auch, dass du das wahrscheinlich nur aus der Spontanität raus so verblüfft reagiert hast. Warst du nicht so verblüfft? Nein. Nein, weil ich glaube, also da gibt es ja so viele Argumente, das wäre ja ein eigenes Thema. Ja, also du hast Argumente dafür, dass man Katzen schlachten sollte oder darf? Moment. Nicht sollte, sondern dass es Menschen gibt und in dem Fall, so wie der Mann das geschildert hat, Uli war es, ja. Ja. Kann ich eigentlich nur seine Position ergreifen. Ich muss dazu, die Dame, die jetzt hier mit noch im Gespräch ist. Liane ist noch da, ja. Ja, Liane kennt ja meine Biografie nicht. Ich auch nicht. Das aber in der Mail ein bisschen noch beschrieben. Also ich habe Landwirtschaft studiert. Ich bin also ein Mensch, der ein ganz wirklich ausdrücklich Tierfreund ist. Ich habe mein ganzes Leben lang Hunde gehabt, Tiere, nicht so wie Liane, dass ich meinen... Okay, ist der Hintergrund so grob klar. Dann sag uns doch mal ein Pro-Argument. So, Pro-Argument. Ich will jetzt nicht mit dem Totschlagargument als solchem kommen. Zunächst mal nur vorausgeschickt, in der Schweiz, in vielen Kantonen, werden Katzen zum Weihnachtsessen gegessen, ja? Ja, das habe ich allerdings auch schon mal gehört. Ob das nun wirklich so stimmt, weiß ich nicht. Das ist Tatsache. Und okay, das wär noch kein Argument zu sagen, das ist gut. Kein Argument zu sagen, es ist gut. Ich glaube aber, man darf den Fokus jetzt nicht unbedingt darauf richten, ob das gut oder schlecht ist, sondern die Frage stellt sich mir viel mehr, also das deutsche Tierschutzgesetz unterscheidet zwischen Heimtieren und Nutztieren. Und ich meine, so habe ich es ja auch in meiner Mail formuliert, ich unterscheide nicht mal zwischen Heimtieren und Nutztieren, sondern auch nicht zwischen Lebewesen. Also die Würde unserer Mitbürger, und das sind alle Tiere, die mit uns auf dieser Welt leben, die in unseren Burgen früher gelebt haben, deswegen heißen wir jetzt Mitbürger, aber auch die Tiere waren früher noch Mitbürger. Jetzt machen wir mal nicht so einen weiten Ausflug in die Historie. Ich möchte deine Argumentation verstehen. Naja, dass die alle die gleiche Würde haben. Und der Mann, wenn der diese Katze, eine Wildkatze füttert, und ansonsten hat die wirklich frei, die kann sich frei in der Natur bewegen, so wie sie will. Eine Katze, der Mensch... Naja, das war schon eine Hauskatze, wovon er gestern gesprochen hat. Nee, der hat erzählt, dass es wilde Katzen sind. Also ganz eindeutig. Er hat erzählt, das sind wilde Katzen, die er gelegentlich füttert und dann nach 2 Jahren oder wie auch immer... ist nicht eine Katze. Also machst du jetzt einen Unterschied zwischen einer Wildkatze und einer Hauskatze? Ja, natürlich mache ich erstmal grundsätzlich einen Unterschied, wenn jemand sich 2 Jahre eine Katze holt und die ich sage jetzt wie ein Kanickel in Anführungsstrichen in den Kasten sperren würde und dann irgendwann zu Weihnachten schlachtet. Aber genau deswegen sage ich ja, das kann man ja gar nicht in so einer Kürze alles Aber genau so haben wir das ja verstanden gestern. Ist das falsch verstanden, weil ich halte dem Mann da zunächst mal zugute, dass er aus meiner Sicht verhältnismäßig tapsig und sicherlich relativ einfach das formuliert hat, aber dass er im Inneren meines Erachtens auf keinen Fall verachtenswürdig ist. Aber Michael, jetzt hast du so lange schon gesprochen. So richtig ist mir deine Argumentation nicht klar. Die Argumentation bringe ich auf den Punkt, ich habe das so verstanden, dass es Wildkatzen sind, die er, wie er auch formuliert, die sich frei in der freien Natur bewegen dürfen. So, da muss ich schon mal sagen. Okay, also das heißt für dich, wenn es Wildkatzen sind, was auch immer Wildkatzen, was heißt also Wildkatzen? Verwilderte Katzen. Frage ich gleich mal Liane, wenn es wild verwilderte Katzen wären, wie siehst du es denn in diesem Fall, Liane? Ich sehe das so, dass der Mensch nicht das Recht hat, die Tiere einzufangen und aufzuessen. Und wir leben ja in einer Zivilisation. Wir sind ja keine Urmenschen mehr, die sich Tiere fangen müssen und essen. Und heutzutage gibt es so viel vegetarische Gerichte, die gar nicht mehr zu unterscheiden sind von Fleischgerichten. Die vegetarischen Schnitzel, die sind lecker noch als die normalen Schnitzel. Es gibt Soja, es gibt gesundes Gemüse. Mhm. Gesund ernähren. Also bei dir ist die Argumentation ganz klar, Liane, egal ob das nur eine Wildkatze, ob das ein Schwein, Huhn oder was auch immer ist, du sagst nein. Nein. Da sagst du generell nein. Schon gar nicht zu den Katzen. Der Mann hat gestern erzählt von seinen Katzen, die er auf dem Grundstück hat und füttert und dann erschlägt und aufisst. Und mit denen er schmust, gestern während des Gesprächs, glaube ich, lag auch eine Katze bei ihm auf dem Schoß. Ja, das stimmt halt, ja, hat er erzählt. Also Michael, Wildkatzen ja, Hauskatzen sagst du auch nein? Ich sage nur ausdrücklich nein zu jemandem, der eine Katze sich aufs Sofa legt und aus moralischen Überlegungen. Mhm. Ansonsten werden Hunderttausende von Kaninchen in Ställen 40x40 gehalten, um dann Weihnachten mit dem Genickschlag irgendwann in den Suppentopf zu landen. Da frage ich mich, wer hat's besser? Und ich würde sagen, das ist ein hehrer Gedanke, den Uli gestern geäußert hat. Wenn er sagt, die Katzen dürfen 2-3 Jahre frei in der Natur rumlaufen und dann, ich ziehe jetzt den Vergleich, weil die Dame, Frau Liane, sagt, das ist dann sowieso schwierig, wenn man das jetzt so ganz klar aus der Sicht eines, für mich auch, das ist, jeder hat das Recht. Also wenn man Vegetarierin ist, okay, dann ist es ganz schwierig. Man kann dem nur entgegenhalten, das hat mit unserer Kultur zu tun und Katzen und Hunde sind eben mit unserer Kultur sehr eng verbunden und auch dass dieses Gesetz, dass das streng verboten ist, hat sich ja auch damit zu tun, dass man einfach die Tiere schützen will, dass der Mensch nicht alles mit diesen Tieren machen kann, was er will. Das hat ja auch seinen Sinn. Ja, aber noch einmal, sondern das Tierschutzgesetz unterscheidet pervertierterweise zwischen Nutztieren und Haustieren. Mhm. Und alleine das ist etwas, was sich der Mensch angemaßt hat. Okay. Wie kann man zwischen einem Nutztier und einem Haustier unterscheiden? Michael, haben beide Tiere nicht denselben Anspruch auf die gleiche Würde? Ich schlage vor, das ist ein guter Satz, den du jetzt gesagt hast. Das ist wirklich ein guter und bedenkenswerter Satz. Den lassen wir mal so stehen und stellen den zur Diskussion. Mal gucken, was noch die anderen Zuschauer oder Zuhörer sagen, wenn sich heute Nacht noch Leute dazu melden. Und davon gehe ich aus. Ja. Michael, danke für deine Meinungsäußerung. Ja, bitte. Und Liane, dir danke ich auch sehr herzlich. Deine Meinung ist ja völlig klar, weil du einen klaren Standpunkt hast. Ich wollte nur noch einen Abschlusssatz sagen. Gerne. Die Würde des Menschen ist unantastbar, aber mit dem Tier kann der Mensch machen, was er will. Und das finde ich sehr schlimm. Und nur noch ein Satz zu deinem zum Thema Urwald. Da finde ich das, wie heißt das Camp? Zum Dschungelcamp, das finde ich auch nicht in Ordnung, dass da die Tiere, dass da der Kopf abgebissen wird. Ja, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir wirklich recht. Oder was da mit den Tieren gemacht wird, nur weil sie sich nicht wehren können. Ja, also, ne, bin ich auf deiner Seite. Quäle nie ein Tier zum Scherz, ne? Genau. Sagte meine Mutter immer. So, ihr Lieben, ich danke für den Anruf. Alles Gute. Ich danke auch und ich hätte gerne ein Autogramm. Ich kann nicht mailen. Wir rufen dich gleich nochmal zurück. Alles lieb. Tschüss, ciao. Ja, tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Nummer. So erreicht ihr uns. Und hier ist jemand, der heißt so ähnlich wie ich. Damien, 18, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Heißt du Damien oder Damian? Damien. Damien, also die englische Variante. Genau. Und du heißt wirklich so? Ja, ich heiße wirklich so. Weißt du, wie deine Mutter auf den Namen oder deine Eltern auf den Namen gekommen sind? Oh, nee, das weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht mal die korrekte Übersetzung. Ich habe im Internet nachgeschaut und Ich habe so eine Assoziation. Es gab früher in den 80er Jahren einen sehr heftigen, viele von euch kennen den sicher, Das Omen, ein Gruselfilm. Und da hieß der Sohn des Teufels Damien. Genau, das habe ich auch im Internet gelesen, dass die Übersetzung Sohn des Teufels heißt. Ja. Ich habe auch eine Übersetzung gesehen, da heißt es Volk. Also gibt es viele Übersetzungen von. Ja. Okay, aber es ist ein schöner Name, Damien, klingt gut. Ja. Schön, dass du da bist, 18 Jahre alt, lieber Damien. Um was geht's? Genau. Um Katzen? Zwar, nein, nicht über Katzen. Also, um kurz an das Thema anzuschließen, ich finde sowas, das geht nicht. Also, freilaufende Katzen bei sich in die Wohnung zu holen, durchzufüttern und dann zu schlachten, ich finde sowas geht nicht, weil die Katzen gehören bestimmt irgendjemandem. Und das ist nicht würdig gegenüber den Tieren, die bei uns in Deutschland leben. Gut. Ich mag sowas. Klares Statement. Klares Statement, aber du hast auch noch ein anderes Thema. Genau, und zwar, ich rufe an, ich werde bald höchstwahrscheinlich in den Irak versetzt. Und Versetzt? Nicht versetzt, sondern ich werde bald in den Irak eingeflogen, um einer paramilitärischen Einheit beizutreten. Und mit denen werde ich zusammen gegen den IS vorgehen, die jetzt letztens auch einen Anschlag in Paris verübt haben. Und seitdem bin ich auch dahinter, nach Irak zu fliegen, um die Situation dort selber zu verfolgen. Und, das ist ja ein Ding. Das ist ja wirklich ein Ding. Welcher Gruppierung schließt du dich an? Das ist die Volksverteidigungseinheit aus Kurdistan. Das ist die YPG. Also ich sage dazu mal YPG, weil das besser zu sprechen ist. Das sind Kurden. Das sind Kurden, ja. Ja. Bist du Kurde? Nein, ich bin Deutscher. Ja. Wie, jetzt dann gleich mal vorab die grundsätzliche Frage. Wie kommt ein 18-jähriger Deutscher, junger Mann, dazu, sich jetzt in solche Kriegswirren zu begeben, freiwillig? Das hat folgenden Grund, und zwar, ich finde, die IS hat mit den Anschlägen in Paris vor allen Dingen und den geplanten Anschlägen in Deutschland ziemlich übertrieben, und bei mir persönlich, das Maß ist deswegen voll. Und natürlich, es gibt Organisationen, dort kann man anrufen, dort kann man spenden, damit zum Beispiel Hilfsgüter nach Irak oder in dritte Weltländer geschickt werden. Und ich finde sowas, also jedem ist das natürlich selbst überlassen, ob er das macht oder nicht. Jedoch finde ich solche Telefonanrufe sinnlos, weil man zahlt 5 Euro zum Beispiel für den Erhalt des Amazonas. Davon werden aber, ich glaube, 1 Euro wirklich zur Unterstützung zugeschickt. Der Rest behält der Betrieb bzw. der Vertreiber. Und ich wollte nach Irak, weil... Na gut, also sich zu positionieren, ist ja die eine Sache. Aber hier dann wirklich dorthin zu gehen und sein eigenes Leben zu riskieren, warum? Das hat folgenden Grund, und zwar diese Leute, die dort kämpfen, die sind auf Hilfe angewiesen. Natürlich ist die kurdische Miliz nicht die einzige Einheit, die dort stationiert ist und gegen den IS kämpft. Jedoch alles, was man in den Medien liest, zum Beispiel, was weiß ich, das letzte größte Ding, Osama bin Laden wurde erschossen. Kann man glauben, jedoch bin ich nicht so immer überzeugt über diese Situation, die in den Medien beschrieben werden. Weil jeder kann irgendetwas sagen, zum Beispiel die Bild ist manchmal... Okay, Demi, wir waren immer noch bei der Begründung, warum du dahin gehst, warum du dein Leben riskierst. Weil ich finde, die Leute im Irak, also die Einheiten, die gegen den IS kämpfen, Unterstützung brauchen. Und Bist du denn sicher, dass du da bei den Richtigen bist? Das ist ja sehr schwierig von außen, das genau zu beurteilen, wer gegen wen und wer welche hehren Ziele verfolgt und wer vielleicht nur taktisch kämpft und so weiter. Genau, deswegen rufe ich ja an, weil ich mit dir darüber sprechen möchte, was was deine Meinung dazu ist, weil ich habe mit meinen Eltern gesprochen, ich habe mit Freunden gesprochen, ich habe auch mit anderen Personen gesprochen und jeder sagt mir irgendetwas anderes. Jeder aus meiner Familie sagt, nein, geh nicht dahin, das sind Terroristen, haben sie beschrieben. Jedoch sagen die das bestimmt nur, um mich dazu abzuwählen, dass ich nicht dahin gehe, weil jeder aber weiß. Aber du bist bereit, dein Leben zu opfern. Warum? Ja. Weil ich habe im Moment nichts mehr. Ich bin obdachlos, ich bin in Deutschland und habe Probleme, mich umzumelden, beziehungsweise in eine neue Wohnung umzumelden. Das wurde sehr schwierig für mich. Und als kleines Kind hatte, also nicht als kleines Kind, jetzt mit 10, 11 Jahren, hatte ich schon mal überlegt, zur Bundeswehr zu gehen. Mhm. So, die Bundeswehr nimmt mich aber nicht, aufgrund fehlendem Schulabschlusses. Mhm. Und ich habe Probleme mit den Knien, das heißt, die Musterung würde ich auch nicht überstehen. Jedoch war es schon für mich immer ein Traum, in solchen Ländern zu helfen, wenn nötig auch zu schießen. Damian, wie stellst du dir denn deine Einsätze, deine Aktivitäten dort vor? Also wie ich mir vorstelle. Also ich werde höchstwahrscheinlich dort zuerst ausgebildet werden. Die Ausbildung dauert dort 2 Wochen. Und das kann man mit kaputten Knien machen? Ja, weil sie nicht so eine, wie sagt man, weil sie nicht so gut ausgerüstet sind. Sie tragen nicht 40 Kilo alleine für den Rucksack auf dem Rücken. Sie haben keine schweren Schutzwesten an. Also Ausbildung heißt militärische Ausbildung. Du lernst Schießen, Handgranaten werfen oder weiß ich was alles. Genau. Also das lerne ich innerhalb der 2 Wochen. Und nach den 2 Wochen werde ich höchstwahrscheinlich an die Front gehen. Was hier in Deutschland, ich weiß nicht, ich glaube 3 Monate oder 6 Monate dauert. Ja. Hast du denn mit diesen entsprechenden Menschen schon Kontakt aufgenommen? Ja, ich habe mit den einem Kurden Kontakt aufgenommen und habe ihn gefragt, ist das möglich, der Einheit in Kurdistan beizutreten? Und das war aber dann ein Kurde, der schon vernetzt ist und das auch wusste, sonst weiß ja nicht jeder Kurde. Ich habe, das war Zufall, dass ich jemanden getroffen habe, der Kontakt zu denen hat. Mhm. Und zwar, ich habe überlegt, wie ich an die Kontaktadressen beziehungsweise wie ich Kontakte bekomme, um das abklären zu können. Und dann habe ich eine Demonstration gesehen, so kurz bevor ich eigentlich sagte, ach komm, das wird eh nichts, ich kriege keine Kontakte übers Internet her, lasse ich den ganzen Quatsch einfach. So, dann bin ich am Hauptbahnhof, habe ich eine Menschenversammlung am Haupteingang gesehen, bin ich rausgegangen, wollte es mir einfach angucken und dann habe ich die Flagge von der JPG, also YPG, gesehen. Achso, und da hast du Leute angesprochen und so kam der Kontakt dann zustande. Genau, ich habe da Leute angesprochen und Damian, wenn du eine Perspektive hier in Deutschland hättest, würdest du auch gehen? Vielleicht nicht für die JPG, dann für die Bundeswehr, aber Du bist obdachlos, sagst du. Warum bist du obdachlos? Ja. Und zwar, ich habe früher in Hessen gewohnt, 3 Jahre lang, bei einer Pflegefamilie. Ich bin grundsätzlich immer in Pflegefamilien oder Wohngruppen aufgewachsen. Also ich hatte natürlich auch ein paar Jahre bei meinen Eltern gelebt, aber sie waren getrennt, das heißt immer ein Hin und Her. Und meine Mutter ist dann für 4 Jahre ins Gefängnis gekommen, weil sie irgendwelche Bewährungsauflagen von früher noch hatte und dann beim Schwarzfahren erwischt wurde. So, das heißt, da ging dann halt Pflegefamilien los. Ich war mittlerweile in 3 Pflegefamilien und 5 Wohngruppen umgerechnet. 4, 5 Wohngruppen. Die letzte Wohngruppe war eine Verselbstständigungsgruppe. Und dann bin ich nach Hessen wieder gefahren, wollte eigentlich nur übers Wochenende, war Weihnachten, ich wollte mit meinen Freunden Weihnachten feiern und dann kam der Entschluss, ich möchte wieder dorthin ziehen. Mhm. Die Wohngruppe hat gesagt, ich soll bitte wieder zurück zu denen kommen und ich habe gesagt, ich kann nicht, ich habe kein Geld. Ich kann mir kein Ticket leisten, weil ein Ticket kostet, glaube ich, 140 Euro. Mhm. Und ich brauche einen Monat Zeit, bis ich das Geld zusammen habe. So, 3 Tage bevor ich zurück zur Wohngruppe fahren wollte, haben sie gesagt, du kannst gerne wiederkommen, jedoch nur um deine Sachen zu packen. So, dann haben sie mich rausgeschmissen, ich wurde abgemeldet und... Warum haben die dich rausgeschmissen? Du hast doch gesagt, du brauchst die Zeit für das Geld. Warum haben die dich dann rausgeschmissen? Ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, ich brauche Zeit, ich habe kein Geld, ich muss erst, ich habe mir einen Minijob gesucht, um das Geld ranzukriegen. Und, also du weißt es im Klartext, du weißt es nicht. Reden wir von diesem Weihnachten, hat sich das jetzt zugetragen, vor kurzem? Ja, jetzt, vor kurzem. Und jetzt lebst du auf der Straße irgendwo? Nee, ich bin lange Zeit bei Freunden untergekommen, auch mal die ein oder anderen Tage, ich glaube vier Tage am Stück auf der Straße geschlafen, am Bahnhof, weil ich keinen gefunden habe, bei dem ich unterkommen kann. Mhm. Jetzt bin ich wieder zurück bei meiner Familie, komme da zurzeit unter und versuche Ämtergänge zu machen, was auch relativ schwierig ist, wegen nochmal demokratischen Staat. In einem demokratischen Staat, hast du gerade gesagt? Du meinst, in einem diktatorischen Staat wäre es einfacher? Nein. Das Problem ist, Deutschland hat zu viele Gesetze, was dem angeht. Ich finde es einfach zu schwierig, mich ummelden zu können, beziehungsweise ohne Meldeadresse. Okay, ohne verstehe. Ich verstehe das. Da kann man viel kritisieren. Lass uns nochmal über dein Hauptthema sprechen. Deine Eltern, deine Mutter ist nicht erbaut von deinem Vorhaben. Genau, sie sind strikt dagegen, weil sie wissen, vor allen Dingen eine paramilitärische Einheit ist nicht gut ausgerüstet. Die haben nicht die gleichen Sachen wie die Bundeswehr, zum Beispiel Aufklärungsdrohnen und sowas. Damien, und, ist dir klar, bist du bereit, ist dir klar, dass du Menschen töten wirst? Und bist du dazu bereit? Ja, also ich habe mir einen Vorsatz gemacht, wenn ich dorthin gehe, werde ich nicht willkürlich rumschießen. Ich bin nicht da, um Leute zu töten, sondern um zu helfen. Okay, wie auch immer. Aber letztendlich kann es darauf hinauslaufen, dass du in deinem ehrenwerten Vorhaben helfen zu wollen, Menschen wirst töten müssen. Bist du damit mit dir im Reinen, dass du das möchtest? Ich sag mal so, würde ich ihn nicht töten, würde er mich töten und das würde ich nicht zulassen. Okay, aber du musst ja nicht da sein, dass er dich töten könnte. Ja, ich muss nicht. Es war halt meine freie Entscheidung, dorthin zu fliegen. Damien, ich muss dir sagen, wenn du mein Sohn, mein Bruder, mein Freund wärst, würde ich natürlich auch mit allem mir zur Verfügung stehenden Argumenten und Mitteln versuchen, dich zu überzeugen, dass du da nicht hinfährst. Weil du töten wirst müssen. Und ich würde nicht wollen, dass mein Freund, mein Bruder, wer auch immer, tötet. Und ich hätte wahnsinnige Angst um dich, dass du getötet wirst. Das ist Berufsrisiko. Das ist Berufsrisiko, ja. Damien, das ist ein Riesending, was du mir da erzählst. Das können wir nicht wirklich ausdiskutieren hier im Rahmen dieses Interviews. Du hast uns ja jetzt schon eine ganze Weile Dinge erklärt und auch kundgetan. Meine Meinung ist ganz eindeutig. Da würde ich auch keinen Millimeter von weggehen. Darf ich dir zum Diskutieren vielleicht nochmal einen Anruf von meiner Mitarbeiterin, der Psychologin, im Hintergrund anbieten? Ja, können wir machen. Gerne. Dann wird die Magdalena dich gleich nochmal anrufen. Denn, wie gesagt, das Stichwort Perspektive lässt mir ja keine Ruhe bei dir, wenn du eine Perspektive hättest und so weiter. Lieber Damien, leg du bitte auf. Magdalena ruft dich gleich an. Okay, vielen Dank, Domian. Viel Glück und triff die richtige Entscheidung für dich und dein Leben. Mach ich. Danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Mann, oh Mann. Was wir alles hören jetzt in der letzten Zeit hier, gestern, heute. Aurel, noch so ein toller Name, Aurel, 21, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Aurel. Hallo, danke für den tollen Namen. Also das gefällt er dir nicht? Ja, ich heiße eigentlich Madeline Aurel. Madeline Aurel? Ja. Was heißt, woher kommt Madeline? Das aus Rumänien, ich bin ein Adoptivkind. Ah, verstehe. Aber das ist nicht das Thema, weswegen ich anrufe. Okay, verstehe. Aber wenn du dazu eine Frage hast, bitte gerne. Nee, ich finde es aber schön. Ich finde Aurel einen tollen Namen. Das hat was Edles. Ja, das heißt auch der Goldene. Siehst du? Der Goldene. Sehr gut. So, du Goldner, weswegen rufst du an? Und zwar geht's darum, ich bin in einer Jugendgruppe eine Zeit lang gewesen. Mhm. Und da habe ich eine ältere Frau kennengelernt, mit der ich mich sehr viel beschäftigt habe und die so wie ein Oma-Ersatz geworden ist in dieser Zeit. Wie alt ist denn die Frau? Die ist jetzt 79 geworden. Ja. Genau, und ich habe eigentlich dann Tag ein, Tag aus bei der auch dann zu Hause gesessen, weil die direkt nebenan gewohnt hat. Mhm. Und das war auf so einem Dorf. Und das Haus ist sehr alt. Also wir haben hier kein warmes Wasser, nur über einen Boiler möglich, warmes Wasser zu erzeugen. Mhm. Heizung gibt es hier in diesem Haus auch nicht. Also in dem Haus von der Frau? In dem Haus von der Frau, mhm. Genau. Mhm. Heizung so, dass, gibt es nicht, also sie heizt mit Kohle noch? Mit Holz. Mit Holz, okay. Mhm. In der Küche, genau. Mhm. Und auch sonst ist das alles sehr, sehr heruntergekommen zum Teil und alles vollgestellt. Mhm. Und diese Frau, die ist jetzt an Krebs erkrankt. Mhm. Und ich habe sie jetzt in dieser Zeit begleitet. Wie lang war die Zeit jetzt? Das ist noch relativ früh. Also es hat jetzt im Oktober angefangen. Mhm. Und jetzt letzte Woche Montag wurde sie dann operiert und hat einen Seitenausgang gekriegt, der jetzt auch nicht zurückgelegt wird. Ja. Und jetzt ist die Frage, sie hat zwar auch Familie, aber die kümmern sich nicht so wirklich. Und die gehen jetzt alle davon aus, dass ich mit meinen 21 Jahren das alles mit ihr meistere. Die Familie geht davon aus. Genau. Was heißt denn für dich, dass du sie begleitet hast? Was genau hast du getan? Also ich wohne zurzeit bei dieser Frau. Mhm. Jetzt schon seit 5 Monaten. Hatte versucht, bei ihr gegenüber hier im Dorf eine Wohnung zu mieten. Das hat nicht funktioniert. Mhm. Sodass ich jetzt mit dieser Frau schon seit 5 Monaten auch auf einem Sofa liege. Auf einem Sofa? Ja, genau. Weil es keine Möglichkeit gibt, irgendwo anders hier zu liegen in diesem Haus. Mhm. Aber kann man sich nicht irgendeine Luftmatratze hinlegen? Nee. Oh, oh. Es ist ein Messi-Haushalt sozusagen. Ach so, ein Messi-Haushalt. Genau. Und ich habe jetzt eine Wohnung gefunden in einer Nachbarstadt. Mhm. Und sie geht jetzt davon aus und erzählt den Ärzten und allen, dass ich jetzt eben halt für sie da wäre den Rest dieser Zeit. Das wird nicht so sein? Das willst du nicht? Ich sag mal so, das würde ich wollen, nur das Problem ist, dass diese ältere Dame sehr einvernehmend ist und ich somit dann mein junges Leben gar nicht so richtig weiterleben könnte. Ich muss dich jetzt vorab erstmal fragen, das, was du mir erzählst, erstaunt mich schon enorm, dass du dich jetzt über Monate um so eine alte Person kümmerst und dann, da schreckte ich ja gerade etwas zusammen, du schläfst mit ihr zusammen auf der Couch seit... Du hast ein paar Monate seit mit ihr... Seit fünf Monaten. Jeden Tag. Warum tust du das? Das Dumme, das weiß ich auch nicht. Also ich habe kein leichtes Leben gehabt zum Teil und sie hat mir ab und zu auch mal geholfen und ich dachte jetzt, dass ich ihr irgendwie was zurückgeben muss. Mhm. Und vielleicht ist das der Grund dafür. Du hast keinen Beruf im Moment? Nein, ich habe keinen Beruf. Ich weiß auch nicht, ob ich noch mal eine Arbeit kriege. Also keine Arbeit. Du hast irgendwas gelernt? Nee, auch nicht. Ich habe einen Schwerbehindertenausweis und war lange Zeit auch depressiv. Warum hast du einen Schwerbehindertenausweis? Vor allen Dingen wegen Depression und wegen der Legasthenie und Dyskalkulie. Ja. Habe auch deswegen eine gesetzliche Betreuerin. Was sagt denn die Betreuerin dazu, dass du diese ungewöhnliche Sache gemacht hast bisher? Naja, die Rechte liegen alle bei mir. So, dass sie nur sagen, dass sie das auch nicht verstehen. Ja. Von was lebst du denn? Momentan lebe ich von der Grundsicherung. Ich habe letztes Jahr, genau in diesem Monat, bin ich obdachlos geworden, weil ich auch aus einer Wohngruppe rausgegangen bin. Aber du wohnst da schon jetzt ein paar Monate bei der Frau. Genau, ich habe letztes Jahr eigentlich mein neues Leben angefangen. Ich habe die Wohngruppe verlassen, in der ich gewohnt habe. Mhm. Bin dann in meine Heimatort, wo die Adoptiveltern leben, zurückgezogen in meine erste eigene Wohnung und bin dann eben halt, nachdem ich das gehört habe, hier hingekommen. Wieso hast du denn diese eigene Wohnung, wieso hast du die verloren? Die habe ich nicht verloren, das habe ich alles wegen dieser Frau aufgegeben. Ich habe sogar auch einen Hund gehabt in dieser Zeit, wo ich nicht hier war. Aber und den habe ich da mitgenommen, der ist hier auch noch verstorben in der Zeit, wo ich hier war. Ich habe das Geld nicht gehabt, um mit dem Zug sie regelmäßig zu besuchen und sie zu begleiten zu der Chemotherapie, den Bestrahlungen. ich bin hin und her gerissen zwischen großem Respekt, dass du so etwas tust, und irgendwie auch etwas Ratlosigkeit, dass du das tust, wo diese Frau dir relativ fremd ist. Und das heißt, da muss doch schon eine tiefe, enge Bindung sein zu der älteren Dame. Ja, wobei ich mich auch davor ekel zum Teil. Also, wovor ekelst? Vor den Zuständen, wie sie lebt und wie ich jetzt auch momentan leben muss dadurch. Mhm. Ja, also. Aber was, du sagst, sie ist sehr einnehmend. Wie was sagt sie denn dazu, dass du dich da so sehr um sie kümmerst? Ja, das ist normal für sie. Normal heißt, dass sie das gar nicht groß wertschätzt? Genau, ich habe, wie gesagt, auch einen Hund gehabt und den habe ich mit hier hingebracht und der ist dann hier verstorben. Das hat sie zwar aufgenommen, aber es hat sie nicht so interessiert. Also sie ist immer im Vordergrund. Mhm. Und lässt ich habe meine Freundschaften, die ich in der Zeit, wo ich hier gewohnt habe, in der Wohngruppe in diesem Dorf, genauso wie jetzt, habe ich meine ganzen Freundschaften eigentlich dadurch verloren, weil sie mir hinterher spioniert hat und den Leuten dann sagt, wie schlecht sie sind. Und ich versuche es ihr recht zu machen. Ist diese Frau arm? Naja, nicht wirklich arm. Die hat eine relativ gute Rente, weil der Mann bei der Bahn war. Mhm. Auch der Grund, dass dieses Haus hier voller Zeug steht. Ja. Gibt sie dir denn ein bisschen Geld als Dank für Also es gibt kein Geld auf die Hand, aber so Kleinigkeiten, die werden dann gekauft. Was sind denn so Kleinigkeiten? Also nichts Großes. Ich bin Raucher. Den Tabak, den ich brauche, den kauft sie mir. Lebensmittel kaufen wir gemeinsam. Also ich von meinem wenigen Geld kaufe auch öfter mal Lebensmittel. Du kaufst noch Lebensmittel ein? Genau. Für euch beide? Genau. Und also das macht sie hauptsächlich, aber ab und zu mache ich das dann auch. Okay. Also persönliche Geschenke dann höchstens mal Tabak oder Zigaretten und das genau. war's? Genau. Mensch, Aurel, das klingt alles nicht gut, finde ich. Das klingt auch nicht gesund und da stimmt aber alles hinten und vorne nicht. Ja, der gute Wille, der ist da, ja, aber die Ausführung, die ist sehr schlecht. Ich bin zum Beispiel, Domian, auch homosexuell. Damit kommt diese Frau gar nicht klar. Mhm. Und sie sagt auch, solange wie sie da ist, darf ich keine Partnerschaft eingehen. Oder soll ich keine Partnerschaft eingehen? Und sie setzt mich damit unter Druck, dass sie sich dann das Leben nimmt, wenn ich nicht mehr da bin in ihrem Leben. Jetzt hast du aber eine Wohnung in dem Dorf oder Ort gefunden. Nee, in einer Nachbarstadt in Warburg. Das wird aber erst jetzt im Laufe des nächsten Monats was. Mhm. Und, das, und die Fragestellung, die ist jetzt, ich weiß drum, wenn ich mich um sie nicht mehr kümmere, dass sie dann eben halt entweder sich selber umbringt oder nicht mehr lange überleben wird. Mhm. Ist das so? Ja, das ist so, leider. Die Familie sagt zwar, das ist hart, aber man muss es eben halt dann einfach einsehen und sie kann nicht dafür sorgen, dass ein 21-Jähriger sich so dafür aufgibt. Auf der anderen Seite, wenn ich weiß, dass ich daran schuld bin, dass sie vielleicht hätte länger leben können, mhm. natürlich ein Gewissenskonflikt. Nun wissen wir das nicht. Das nehmen wir jetzt mal so an. Dass sie, wenn du weniger dorthin kommst oder gar nicht mehr hinkommst, dass sie früher stirbt, das ist jetzt mal so eine Annahme. Genau. Ich halte jetzt erstmal fest, dass ich den Zustand, so wie du ihn mir beschreibst, nicht in Ordnung finde, nicht gut finde. Ja. Ich finde toll, wenn man anderen Menschen hilft, auch wenn junge Alte helfen, das ist alles in Ordnung. Aber das ist kein gesundes Verhältnis. Nein. Ich rate dir dringend, dass du diese Hilfe reduzierst. Das geht jetzt leider dann auch erst, wenn ich diese Wohnung habe. Vorher muss ich ja hier bleiben. Na gut, das sind jetzt noch, so ganz lang ist es ja nicht mehr. Nee. Wenn du es bis dahin noch aushältst. Ja, sie kommt jetzt sehr wahrscheinlich nächste Woche aus dem Krankenhaus raus, dann mit dem Seitenausgang. Da habe ich natürlich auch Sorge, dass ich das nicht hinkriege. Weil du ihr dabei helfen musst, das zu säubern oder auszutauschen. Erstens das und zweitens ist das so, dass hier gar nicht die Möglichkeiten da sind, so eine Wunde, die da ja auch ist. Also das, was man normalerweise auf Toilette macht, das kommt ja jetzt aus der Seite raus. Und ja, hier ist ja nichts an Hygiene oder so. Eigentlich müsste sie erstmal in eine Reha. Ja. Das will sie 8 Tage später erst. Sie will erst nach Hause kommen und dann 8 Tage später in die Reha. Ja, das ist eigentlich falsch, weil sie eigentlich dort auch die Anleitungen bekommt, wie man das alles macht. Ja, das weiß sie, dass sie das schon selber kann. Das hat sie schon gesagt, das kann sie selber. Aha. Aber ich sehe das sehr, sehr kritisch. Gibt es denn ein wenn auch primitives, aber ein Badezimmer in diesem Haus? Nee, es gibt nur eine Toilette. Eine Toilette, aber ein Waschbecken mit Boiler? Nee, nur in der Küche einen Boiler, also noch nicht mal im Badezimmer. Aurel, ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Irgendwas in mir sagt, du musst da zumindest mehrere Schritte zurückgehen, weggehen. Ja. Man darf sich da auch nicht erpressen lassen von dem Gedanken, sie stirbt früher oder sie nimmt sich das Leben. Ist das so vereinnahmend für dich, dass du dabei kaputt gehst? Genau. Ich rate dir, und wir schauen mal nach, wie das geregelt werden könnte, dass du dir Hilfe suchst. Erstmal, dass du einen Beistand hast dafür. Du hast eine ja, zumal ist das auch so, Domian, dass ich noch ganz viele andere Sachen habe, die ich eigentlich auch verarbeiten erstmal müsste und bearbeiten müsste und das ja jetzt momentan auch wieder alles zurückgestellt habe. So, und darüber reden wir jetzt mal im Hintergrund. Okay. Und dann suchen wir im Hintergrund mal vielleicht einen goldenen Mittelweg für dich, dass du dein Leben wieder aufbauen kannst und du kannst ja vorher dennoch vielleicht ein bisschen helfen, aber wie gesagt, da muss man dann mal genauer drüber reden. Ja, gerne. Moment, darf ich noch 2 Sachen eben sagen? Bitte. Einmal bin ich dir sehr dankbar, denn durch dich habe ich auch meine Homosexualität dann eben halt preisgegeben. Mhm. Das freut mich sehr, Aurel. Das freut durch mich. Deine Sendung und durch die ganzen Anrufer und durch deine Wortwahl, die immer sehr gut war. Vielen Dank. Dann habe ich mich dann getraut, auch in dieser Zeit, wo ich in einer Jugendwohneinrichtung war, wo viele eben halt damit nicht klar kamen, mich dann trotzdem zu outen. Super. Danke dafür. Glückwunsch. Lieber Aurel, ich freue mich darüber. Jetzt legst du bitte auf und Magdalena ruft dich gleich an. Genau, kann ich dann mit ihr auch über ein Autogramm sprechen? Das kannst du machen, sehr okay. gerne. Okay, ich bedanke mich. Tschüss. Einen schönen Abend noch. Danke, dir auch. Tschüss. 1.41 Uhr, ihr Lieben, haben wir. Und hier ist der Hinweis auf unser Thema nächste Woche, in der nächsten Woche, in der Nacht von, nächste Woche ist übrigens eine Kurzwoche wegen Karneval hier in Köln. Da findet die Sendung am Donnerstag und Freitag nicht statt. Aber am Mittwoch haben wir ein Thema, wie wir das immer haben, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und das Thema heißt die Lüge meines Lebens. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die ein großes Geheimnis mit sich herumtragen. Zum Beispiel, führt ihr ein Doppelleben? Habt ihr schon mal eine Straftat begangen? Schweigt darüber? Lebt ihr mit einer falschen Identität? Habt ihr ein Kuckuckskind und so weiter und so weiter. Es gibt ja die wahnsinnigsten, verrücktesten Lügen, die Menschen mit sich herumtragen, unter Umständen ihr ganzes Leben. Habt ihr eine Lebenslüge? Was ist die größte Lüge eures Lebens? Ihr könnt euch gerne wie immer anmelden unter domian@wdr.de oder nächste Woche dann vor der Sendung und auch während der Sendung anrufen. Freie Themennacht heute, Freitag. Nächster Anrufer ist, also heute ist es wirklich mit den Namen, ganz verrückt, Alper, 17, hallo. Guten Morgen, Domian. Hallo Alper, ist das ein richtiger Name oder eine Abkürzung? Ja, das ist mein richtiger Name, ich bin Türke. Ah, weißt du, was das heißt, Alper? Ach, das hat was mit Vaterland zu tun. Mit Vaterland. Ja. Der Goldene und Vaterland und der Sohn des Teufels. Ja, heute spielt alles verrückt mit den Namen. Ich sag's dir. Alper, welchen rufst du an? Ja, ich wollte und zwar über meine Krankheit berichten. Erzähl, was für eine Krankheit hast du? Ich habe mit den Augen, ich bin Retinitis Pigmentosa, also die Krankheit heißt so, Tunnelblick und Nachtblindheit. Und zwar, der Tunnelblick, der verengt sich. Beschreib das mal mit dem Tunnelblick, was das genau bedeutet für dich. Also ich sehe rechts und links gar nichts, ich muss immer den Kopf bewegen. Also du siehst nur so einen ganz kleinen Punkt in der Mitte. Ja, und der wird irgendwann richtig verengt und irgendwann erblinde ich damit. Das heißt, im Laufe deines Lebens ist der Blick immer enger geworden? Ganz genau. Als Kind war das noch normal? Konntest du noch richtig gucken? Ja, und wo ich in der Pubertät war, und da hat sich das weiter verengt. Und bitte? Und kann man da nichts gegen machen? Operieren zum Beispiel? So, und dazu komme ich jetzt. Wir waren in Tübingen, in der großen Augenklinik. Wir haben die Sachen in der Türkei auch verfolgt. Mhm. Und alles, das hat nichts gebracht und jetzt überlegen wir, nach Kuba zu fliegen. Nach Kuba? So. Wie? Ich habe auch so reagiert mit Kuba. Ja, da bin ich auch baff. In der Türkei nicht, in Deutschland nicht und in Kuba kann man da was machen? Und zwar, es gibt sehr viele Patienten, die super zufrieden sind. Wie kommt das? Ist da ein besonderer Arzt, der da eine besondere Methode erfunden hat? Oder wie kann man das erklären? Dodomian, das hat was mit dem Ozon zu tun, mit der Ozontherapie. Aha. Und das können die Ärzte hier nicht in Deutschland oder in Istanbul? Das können die nicht. Und zwar, ich habe eine Vermutung, aber ich bin mir nicht sicher. Mhm. Hier sind ja die, hier werden ja auch die Blindenstöcke, warte mal, die Blindenstöcke werden ja hier produziert. Die wollen das ja ungefähr nicht. Also darauf will ich auch gar nicht hinaus. Ja. Nur mich schockiert das, dass das in Kuba passiert. Also das geht in Kuba. Nur in Deutschland, in der Türkei und sonst wo gar nicht. Erklär uns doch mal, was man dann in Kuba genau mit dir machen will. Also das weiß ich selber auch nicht. Da wird ein Loch, wie soll ich, bisschen oberhalb am Auge gemacht. Mhm. Das hat was mit meiner Genetik zu tun. Das kommt vom Blut her. Ach so, die Ursache ist genetisch bedingt von der Krankheit. Ja, aber mein Vater hat es nicht, nur mein Bruder und ich haben es. Kannst du sagen, was die Ursache dieser genetischen Krankheit ist? Meine Eltern sind verwandt. Ah. Blutsverwandte. Wie eng sind die verwandt? Oh, wie, das weiß ich selber gar nicht. Also aber nicht Bruder und Schwester? Nein, ach nein, Quatsch, nein. So weit auch nicht. Aber vielleicht für Cousine und Cousin oder sowas? Ein bisschen außerhalb. Ja, sowas könnte es vielleicht sein. Ja. Ah, okay, also genau weißt du es auch nicht, aber es ist eine Art von Operation, die man da vornimmt. Das ist eine Art einer Operation, ganz genau. Und hast du mal irgendwie, habt ihr was gehört im Internet oder so von Leuten? Wir haben einen Arzt gefragt, wir haben davor vor Jahren auch einen Arzt gefragt. Der Arzt meinte, ja, das ist ein bisschen, das wird so ein bisschen links. Früher hat man das kleingeredet, ach, das sind in Kuba, die haben doch keine Ahnung und so. Mhm, und jetzt vor kurzem, wo ich vor 6 Monaten beim Augenarzt hier vor Ort war, da meinte der, versucht's mal. Ah, also der Augenarzt wusste auch davon, dass man auf Kuba das machen kann. Das wissen alle Augenärzte, nur die, ich weiß nicht, warum sie das nicht wollen. Und der Augenarzt hat dir nicht erklärt, warum das in Deutschland nicht gemacht werden kann? Mein Bruder hat mir das erklärt. Mein Bruder hat das ja auch. Ich und mein Bruder werden ja da operiert. Ja. Wie alt ist dein Bruder? Ja. Mein Bruder ist 28. Ah ja. 29 wird er. Okay, aber dem hat man es auch nicht richtig erklärt, warum... Nicht hier. Den hat man es erklärt, aber der schläft gerade. Du weißt es nicht genau. Das heißt, ihr beiden fliegt dann nach Kuba bald. Ganz genau. Was kostet denn das Ganze? 6.900 Euro. Für jede Person? Ich vermute mal, ja. Das ist ja viel Geld. Haben deine Eltern das Geld, um das zu bezahlen? Ja. Ja, dann ist das ja schon mal gut. Das zahlt wahrscheinlich keine Krankenkasse, ne? Nein, Kuba ist ja ein kommunistischer Staat. Ich weiß ja nicht, ich komme ja aus Deutschland. Ne? Ich bin ja deutscher Staatsbürger. Nee, wenn, dann wird das hier die deutsche Krankenkasse bezahlen. Aber das glaube ich auch nicht. Das werdet ihr. Nein, das glaube ich auch nicht. Wie lange musst du dann in Kuba bleiben? 3 bis 6 Wochen, stand in der E-Mail. Und die Hoffnung ist dann, dass du danach richtig gucken kannst? Nein, die Hoffnung ist, dass ich 10% mehr gucken kann. Mhm. Also vom Tunnelblick und dass die Krankheit gestoppt wird. Das wäre ja schon mal was. Das wäre super für mich, weil mit der Angst zu leben, dass ich irgendwann erblinde, weiß ja, ne? Ist ein bisschen scheiße. Ist natürlich ganz schön schlimm, aber dein Bruder ist ja nur schon fast über 10 Jahre älter. Bei dem ist es richtig schwierig. Also ich kann noch, also auf Bahnhöfen geht's gar nicht bei mir. Ich habe so auch ein bisschen Panikattacke. Mhm. Und wenn ich nach rechts gucke, ich sehe da kommt einer, ich weiche den auf, aber ich kann ja nichts sehen, was von links kommt, weißt du? Also ist ein bisschen schwierig. Da muss die Krankheit ja in der Tat bei deinem Bruder viel weiter fortgeschritten sein. Ja, bei dem ist es weiter, sehr, und, sehr viel weiter. Und dennoch will er das auch versuchen und hat Hoffnung. Ja, wir stecken alles in einer Hoffnung, aber die Hoffnung stirbt als letztes, Domain, ne? Ja, natürlich. Ja. Wie hast du denn bisher mit deinen 17 Jahren, wie hast du mit dieser Behinderung, mit dieser Erkrankung gelebt? Gott sei Dank habe ich eine Freundin, die das akzeptiert. Mhm. Ich habe Freunde, die mir helfen, mit denen ich auch abends draußen bin. Ich bin ja auch nachtblind. der eine geht in meinen Arm rein, ich kann richtig gut, also Freunde, ich hab einfach Glück gehabt. Das ist schön zu hören. Nochmal zur Erklärung, auch nachtblind, das sagt man immer so leichtfertig, damit ist ja auch nicht zu spaßen. So, wie also, ist das, wenn du nachts, ja? Wenn du zum Beispiel nachts durch eine Stadt gehst, wo normale Straßenlaternen sind, aber eben nur Straßenlaternen, wie nimmst du die Straße und die Häuser wahr? Viel dunkler. Ich kann es so erklären, weil auf der Kamera, wenn ich eine Kamera, also Handykamera gucke, da kann ich das so sehen, wie ihr normal aus das sieht, ne? Mhm. Und wenn ich jetzt reingucke, ich sehe es viel, viel dunkler. Mhm. Vermutlich siehst du, wenn da gar keine Laterne ist, siehst du gar nichts. Also, auch nicht im Mondlicht, gar nichts. Du könntest nicht eine Nachtwanderung durch den Wald machen oder so? Nein, ich würde jeden Baum umrennen. Wie ist das? Du gehst doch zur Schule? Ja, ich bin Fachabiturient. Und das funktioniert mit der Schule auch, mit dem eingeschränkten Gucken? Ja, meine Lehrer wissen Bescheid. Also im Sport werde ich ein bisschen, so die Noten werden dann ein bisschen anders gemacht. Mhm. Also meine Lehrer wissen das. Ich habe schon von Anfang an der Schuljahres da Bescheid gesagt. Ja. Und ja, die wissen schon Bescheid. Ja. Mensch, Alper, dann ist das ja erstmal eine tolle Sache, dass es auf Kuba da offensichtlich jemanden gibt, der das kann. Ja, Gott sei Dank. Und dann drücken wir dir alle wirklich von Herzen die Daumen, dass das ein guter Erfolg wird. Dankeschön. Dir und deinem Bruder natürlich auch. Und super, dass du danach dann ein gutes Leben führen kannst. Also und keine Angst haben musst, dass sich das Ganze verschlimmert wieder. Hoffentlich, Domian. Ja. Hoffentlich. Wann genau geht's hin? So genau ist es nicht. Wir wissen es noch nicht. In 2 Wochen. Also, aber schon. Ja. Das steht aber noch nicht so richtig fest. Ja. Also, toll, toll, toll, lieber Alpha, und alles jo. Gute. Ich muss dir noch was sagen, Domian. Gerne. Ich bin ein großer Fan von dir. Dankeschön. Ja, ich guck seit 2012 deine Sendung. Ich habe die auch von YouTube ein bisschen verfolgt. Ja. Soweit es ging. Super, du bist ein super Kerl. Danke dir. Sehr nett von dir, Alpha. Jo. Also, toi, toi, toi und alles Liebe. Jo, danke. Tschüss, ciao. Ciao. So. Und jetzt ist hier Jessica. Jessica ist 27. Guten Morgen, Jessica. Guten Morgen. Hallo Jessica, hallo. Weswegen rufst du an? Ich rufe an wegen meiner chronischen Migräne. Oh weh, das ist auch eine sehr belastende Erkrankung. Ja, richtig. Kennst du dich ein bisschen damit aus? Nein, persönlich nicht, aber von Erzählungen. Ich habe schon vieles und viel Schlimmes darüber gehört. Ja, auch in deinem privaten Kreis? Oder? Ja, im privaten, ja auch, ja. Okay, ja, weil es ist halt einfach, man stößt irgendwie doch auf sehr, sehr viele Leute, die das so als diese, ja, Frauenmigräne ein bisschen abtun. Mhm. Und das macht es einem sehr, sehr schwierig, da überhaupt bei irgendwas anzufangen. Deshalb frage ich nach. Und dann auch ernst genommen zu werden, ne? Dass die Leute sagen, stell dich nicht so an, ein bisschen Kopfschmerzen haben alle mal und dann ist gut. Ja, genau, kannst ja einfach weitermachen, ach komm und so, was für eine Ausrede und... Wie lange hast du es schon? Du bist jetzt 27? Ja, also ich war in allen möglichen Psychotherapien und habe Arztpraxen noch und nöcher besucht und Neurologien und was auch immer. Und jetzt ist mittlerweile auch der Forschungsstand so weit, dass man das vererbt bekommt. Und ich habe es tatsächlich von meiner Oma und meinem Papa. Das heißt, du hast als junges Mädchen das schon gehabt, als Jugendliche? Genau. Ja, auch schon als Kind. Und meine Mutter wusste nicht, warum ich spucke und warum ich schreie. Und das war für sie immer so ein Mysterium, was mit dem Kind los ist. Und wurde halt vieles von den Ärzten auch auf die Mandeln geschoben. Mhm. Oder irgendwas, was halt kurz mal gerötet ist, was bei uns immer mal sein kann. Da wird gleich ein Antibiotika reingeschoben, was bei mir wahrscheinlich noch mehr Nebenwirkungen hervorgerufen hat. Und wie oft hast du solche Schübe, solche Anfälle, solche Migräneanfälle? Wie oft? Also seit Juni bis auf 2 bis 4 Tage im Monat ungelogen jeden Tag. Ach, bis auf 2, 4 Tage jeden Monat, also 2 bis 4 Tage bist du mal schmerzfrei und sonst hast du immer Schmerzen. Ja. Beschreib diesen Schmerz mal. Ich habe jetzt heute angerufen, weil ich seit 4 Tagen leichtere Schmerzen habe. Gestern war es mittelstark und heute ging's. Deshalb habe ich jetzt einfach zu meinem Mann gesagt, muss ich mal anrufen, weil ich möchte einfach auch andere ermutigen, sich damit auseinanderzusetzen. die Attacken sind unterschiedlich. Also die Migräne, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, verändert sich im Laufe der Zeit. Und aber nur damit wir, die wir das nicht haben, damit wir uns das vorstellen können, sind das Stiche im Kopf? Ist das ein Druck im Kopf? Hat man die Schmerzen überall? Beschreib es mal. Unterschiedlich. Also es ist einerseits teils auf einer Seite am Kopf, kann auch wandern über den ganzen Kopf, fängt bei der Stirn an. Es gibt diesen Trigeminusnerv, der hat drei Äste, einmal über dem Auge, an der Nase und am Kiefer. Die können sich alle drei gleichzeitig entzünden und es kann ein richtiger Gesichtsschmerz hervorgerufen werden. Sehstörungen und richtig neurologische Sprachstörungen. Ja. Also geht das einher mit Entzündungen? Ja, auch. Also der Trigeminusnerv ist definitiv gereizt und man muss halt einfach aufpassen, dass man seinen Lebensstil dementsprechend auch gestaltet, weil der Haupttrigger, so nennt man das, also ein Auslöser, ist Stress. Ah, ja. Wenn man diese starken Schmerzen hat, die hast du dann ja dann, wenn du in so einer Phase bist, permanent. Ne? Es gibt auch, du musst dir das ein bisschen vorstellen, wie bei Multiple Sklerose, da sagt man ja die Krankheit der vielen Gesichter. Ich möchte es überhaupt nicht mit Multiple Sklerose vergleichen, nur ich sage, diese Krankheit hat genauso so viele Gesichter. Du kannst nicht sagen, ist es eine Wochenendmigräne, bei vielen tritt es auf, wenn die Entspannung eintritt. Mhm. Wenn die Entspannung eintritt, das heißt zum Beispiel, wenn du dich ins Bett legst, kann man schlafen mit solchen Schmerzen? Schwer. Was tust du gegen diese Schmerzen? Entweder aushalten oder Triptane nehmen. Also Triptane ist so das Mittel Nummer eins und man weiß auch definitiv, dass man Migräne hat, wenn man Triptane einnimmt und sie wirken. Das heißt, ist das ein sehr starkes Schmerzmittel? Ja, was heißt sehr stark? Also es wirkt weniger, es hat weniger Nebenwirkungen auf die Organe als zum Beispiel Paracetamol oder Ibuprofen. Hilft denn dieses Medikament dann? Ja, es vor allem diese Begleiterscheinungen, die man bei der Migräne hat, wie Übelkeit und Schwindel, da hilft es halt auch enorm. Ich stelle mir das extrem lebenseinschränkend vor. Sehr. Ja. Das heißt, die ganze Lebensqualität ist recht nach unten gefahren. Ja, ich habe auch, wie wohl jetzt viele auch mitbekommen haben, dass es möglich ist, bin ich zu 50% schwerbehindert. Und viele, die mich so kennen, früher so die Partymaus, also ich bin ja jetzt auch noch nicht so alt, die verstehen das halt einfach auch nicht, dass das jetzt nicht mehr geht. Also, ach so, aber früher, du hattest es ja früher auch schon, aber dennoch konntest du auch so Partys und sowas, das ging früher. Ja, ich kann versuchen, das zu erklären, wenn man zum Beispiel einen Alkohol trinkt und einen ständigen Adrenalinhaushalt pflegt, dass die Gefäße sich immer verengen durch das Adrenalin und danach nicht die Chance bekommen, sich zu erweitern. Und diese Erweiterung führt zur Entzündung. Ach so. Und wenn du die ganze Zeit auf Trab bist und immer wieder Party machst und tanzt und alles, dann tritt diese Entzündung nicht ein. Mhm. Also du kannst dich selber ein bisschen dopen und das war alles. Aber umso schlimmer hinterher dann. Irgendwann. Ja, richtig, richtig. Danach musst du es büßen. Also wenn die Party endet, dann ist es vorbei. Ist das jetzt eine Sache, wo du letztendlich mit leben musst, dein ganzes Leben? Ja. Es gibt keine Hoffnung auf, dass es vielleicht dann doch mal weggeht oder dass es geheilt werden könnte? Heilung nicht, Besserung ja. Es gibt verschiedene Medikamente für den Akutfall und auch viele schon von der Forschung her für die Prophylaxe. Ich baue auf eins, was gestern auf dem Dreisat kam. Ich weiß nicht, ob du es vom Gerd Skobel gesehen hast, aber mit den Cannabinoiden ist es schon wieder in der Runde gewesen. Ich weiß nicht, wie weit man es überhaupt noch austreten darf. Es will ja niemand hören. Also mit Cannabis meinst du? Ja, also medizinisches. Medizinisches Cannabis. Ganz klar, finde ich, zu differenzieren. Also ich komme auch aus dem Gebiet der Sozialpädagogik und mit der Jugend und Cannabis kenne ich mich auch sehr, sehr gut aus. Also du willst es nicht als Droge konsumieren, sondern wirklich als Medikament, damit es dir hilft. Und da gibt es ja viele Studien mittlerweile bei anderen Erkrankungen auch, dass das durchaus wirkungsvoll ist. Richtig, eben. Also genau bei den Art von chronischen Schmerzen ist es eben bewiesen und ich finde es einfach nur krass, dass nur 600 Menschen in Deutschland darauf Zugriff bisher haben. Finde ich auch. Finde ich skandalös und ich hoffe, dass sich da in der Tat bald was ändert. Liebe Jessica, die Sendung ist vorbei. Aber ich freue mich, dass du angerufen hast und auch dieses Thema mal so hier erklärt hast. Und ich finde, du hast es sehr gut erklärt. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und dass du doch irgendwie eine Linderung und Besserung finden wirst. Alles Gute. Vielen lieben Dank. Gute Nacht. Dankeschön, Jessica. Ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht. Martin Dannhauser. Schönes Wochenende. Bis nächsten Montag. Macht's gut. Bye bye.